Modelltest 1. Hören Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Ich begrüße heute Herrn Dr. Jens Ulrichs, Wirtschaftswissenschaftler am Institut für ökonomische Forschungen in Bremen. Nachdem die Europäische Zentralbank den 500-Euro-Schein abgeschafft hat, wird wieder viel über die Frage diskutiert, ob man überhaupt noch Bargeld braucht. Herr Ulrichs, Sie haben eine Umfrage gemacht? Ja, wir haben Haushalte befragt, ob sie sich eine bargeldlose Welt vorstellen könnten. Nur 10% waren dafür. 60% wollten weiter beide Möglichkeiten haben, also sowohl bar als auch mit Karte bzw. Smartphone zahlen. Aber immerhin 30% gaben an, dass sie prinzipiell bar bezahlen und das auch nicht ändern möchten. Was ist denn der Grund dafür, dass hier das Bargeld so beliebt ist? Ich glaube, Münzen und die ja oft sehr schönen Geldscheine haben einen großen emotionalen Wert. Das fängt schon bei der Tradition des Sparschweins an, anhand dessen Kinder lernen sollen, Geld zu sparen. Viel wichtiger ist aber ein tiefes Misstrauen gegenüber den Befürwortern einer bargeldlosen Gesellschaft. Wenn alle Zahlungen digital erfolgen, kann jede Geldbewegung kontrolliert werden. Der Einzelne wird zum gläsernen Konsumenten. Und welche Argumente gegen das Bargeld stehen dem gegenüber? In erster Linie die Bekämpfung der Kriminalität. Wenn alle Geldflüsse digitalisiert sind, könnte sie besser kontrolliert werden. Das verhindert zum Beispiel Geldwäsche, aber auch Schwarzarbeit. Und auch die Straßenkriminalität, wie zum Beispiel Überfälle auf Bus- und Taxifahrer, könnte zurückgedrängt werden. Polizei und Zoll hätten dann viel weniger zu tun und könnten sich anderen Aufgaben widmen. Und Kosten würden gespart. Kosten für die Herstellung, die Beförderung und die Lagerung des Bargelds. Was meinen Sie, wie wird die Zukunft aussehen? Glauben Sie, dass es irgendwann keine Münzen oder Geldscheine mehr geben wird? Ich bin kein Prophet, aber ich denke, dass immer weniger bar bezahlt werden wird, auch in Deutschland. Der Anteil der Online-Käufe, auch der mit Smartphone-Apps, nimmt mit großer Geschwindigkeit zu und wird als bequeme Alternative zum Kauf mit Bargeld immer mehr akzeptiert, auch wenn die Sicherheit dieser Zahlungsart noch an vielen Punkten verbessert werden muss. Das hätte vor 20 Jahren niemand für möglich gehalten. Wir brauchen aber Zeit, unsere Gewohnheiten zu ändern. Oft haben wir das Gefühl, dass die Digitalisierung zu schnell geht. Ich denke,